Kleine Nuttensöhne rappen arrogant, spucken große Töne, doch verstecken sich im Schrank. Ey, eure ganzen Schlampen fressen aus der Hand. Geh und kauf ihr 1000 Hosen, doch sie schmeckt nach meinem Schwanz. Oder wir wollen über'n Kiez, ganzer Joint voll mit Weed. Millionär, Millionär, Millionär. Und wir wollen, dass du siehst, so viel Gold und Platin. Millionär, Millionär, Millionär. Ich brauch 100 Apatzen, Klunker um Nacken. Deine Leute sind stumm, wenn wir in Bunker reinplatzen. Such dein Vater sogar unter Matratzen und brauch sowieso keinen Grund, um dich zu klatschen. Auch wenn Bullen uns die Schatten, Kickdown, Fahrerflucht, Tick aus Nasenbruch, Fick auf Strafvollzug. Umhängetaschen mit 100er Batzen. Wir drücken Kilos weg und ficken eure Frauen. Die Jungs pushen Kapseln, weil Kunden wollen lassen. Lippen werden taub, wir verticken euch den Stau. 100er Batzen in Umhängetaschen. Die erste ist umsonst und wir haben dein Vertrauen. Die Bullen suchen Fakten, um uns zu verhaften. Bombs in den Knast und schon abends wieder raus. Das Telefon am Klingeln, bis die SIM-Karte brennt. Halt mal bitte deine Fresse, du Patient. 33 Grad, lass die Chromfelge aufziehen. Wir sind stoned, wir sind auf Lean. Ballern durch die Stadt, Fußgängerzone. Bass ballert böse, Bose Hypnose. Schönste Daimler, die Jungs machen groß. Uhren, Ketten, alles durch Obst. Reines von drüben, reinstes Vergnügen. Eiskalt 1:1 reingehen auf Übel. Schnappwert verdoppelt, direkt investiert. Hase erhoppelt in Päckchen zu dir. Perfekt vakuumiert, es kommt kein Geruch raus. Jeder konsumiert, jeder nutzt deine Sucht aus. 30er-Zone, 30er-Zone. Die Züge drehen Runden, es ist heiß, wo ich wohne. Wir schmeißen mit Kohle, schmeißen mit Kohle. Und vertreiben die Drogen, um uns Nikes zu holen. In der 30er-Zone, 30er-Zone. Mit dem Schiebedach auf, ich bin high wie ne Drohne. Wir wollen 1-2 Millionen, 1-2 Millionen. Immer drei Blätter kurbeln, es geht weiter nach oben. Wir sind wieder auf Tour, Digga. Jeden Tag reinfeiern, Reapers und Touren. Es geht ab hier im Nightliner. 30 Weiber im Backstage, ich weiß, sie wollen Sex. Und zwar gleich bin für Action bereit. Maxwell braucht Fleisch, hängt im Catering-Bereich. Das Hazy macht mich scheiß, ey, ich lebe diesen Scheiß. Hab den Soundcheck verschlafen, schlauf kurz ne Nase. Lauf durch den Graben, um den Outfit zu starten. 18.07.2017, der 4. Dezember. Gib mir 2,5 und ich baue mich wieder auf. 10.000 Euro Lederjacke wird gekauft. Ich bin gerade wieder raus und sie schöpfen Verdacht. Japp, ich ficke deine Frau und verpeste meine Stadt. Was für weiße Weste, ich rechne mit dir ab. Denn ich weiß bestens Bescheid über Geschäfte, die ihr macht. Flex hält mich wach, 60er glatt. Durch Verbrechen mach ich schnapp, Bruder Köfte macht mich satt. LX, ich bin der Schönste, ich weiß. Nicht nur in Deutschland, auch Österreich, Schweiz. Die Bullen in meiner Gegend wollten meinen Arsch schon immer im Knast sehen. Die Bullen in meiner Gegend kannten meinen Namen und ich war nicht mehr 18. Die Bullen in meiner Gegend nannten es Raub, wir nannten es Abziehen. Die Bullen in meiner Gegend sehen die CL und sie kann es nicht fassen. Ich war im Benz und hab diese Zeit zur Nacht. Nicht mal gepennt, voll verschwitzt nach 3 Gramm. Du nennst mich Bruder, wir sind nicht mal verwandt. Aber alle kommen jetzt an, mir egal. Ich war im Benzer, hab diese Zeit zu Nacht. Guck aus dem Fenster, voll begriff von meinem Blatt. Und seh schon wieder mein Gesicht an der Wand. Ich muss an den Strand. Ja. Saphir, keine Bomben, keine Features. Wir fucken den Scheißladen ab. Ich rap weit pur ins Mikrofon Neumann. Push Kilos und baut Zeug an in Deutschland. Erfolg kommt, 187, wir haben Blut geleckt. Jedes Treppenhaus in der Gegend zugeteckt. MEK vor Haustür, glaub mir, zu viel Stress. Baller ein paar Huren weg aus Budapest und Bukarest. Zuckerblätt, ich hab Kisten wie UPS. Und Butterflex, immer gut versteckt im Fluggepäck. Scheiß auf Grenzen, ich mach international mein Para. Saphir, ich pass immer noch ins Warnungsraster. In meiner Gegend bist du still, so wie Tafelwasser. Gib mal Blasen für dein Fame, aber ich bleib undercover. Maxwell, ich mach schon immer nur was mir gefällt. Die Miete prellen, aber penne maritim Modell. Bei Nike ID bestellen, Pizza über Lieferheld. Lilanes Geld, guck mein Teppich ist aus Tigerfell. Kinos bis nach Bielefeld, Ananas Express. Auf der Straße im Geschäft, geht's um Drogen, Waffen, Sex. Geht's um Drogen, Waffen, Sex. Geht's auf Toilette, Blick an die Decke, bin wieder betäubt von den Drogen. Der Kühlschrank ist leer, genau so wie mein Kopf. Der Papierkorb ist voll mit Kondome. Gliederschmerz, ich bin voll auf den Zug, war die ganze Zeit nur auf Lean. Wieder eingepennt mit dem Kopf auf dem Lenkrad, die Ampel schaltet auf grün. Was ist passiert? Was ist passiert? Sag bitte, was ist passiert? Ich guck auf mein Konto und kann es nicht glauben, da liegen mir einfach ein paar hunderttausend. Ey, was ist passiert? Die Weiber wollen Sex, doch im Spiegelbild seh ich ein Junkie. Sie guckt auf das Auto und guckt auf die Uhr, also scheißegal, was ich anzieh. Ey, scheißegal, was ich anzieh. Ich bleibe für immer ein Bandit. Guck die Armbanduhr und die Armatur, denn ich kann jetzt das Geld von der Bank. Es scheißegal, was ich anzieh, weil im Endeffekt ziehen wir uns aus. Und Digga, wenn deine Schlampe mein Schwanz sieht, dann nimmt ihr das Ganze sein Lauf. In der Pussy transportiert, in der Küche wird's gestreckt. Digga, fick auf das Gesetz, 50 Schüsse aus der Tech, nein. Ihr macht hier besser keinen Stress, nein. Hier ist Silvester kein Fest, nein. Ich hab den Ballermann im Kopf,